Hier übrigens mein Track. Mit allen Pausen als Pause gekennzeichnet. Also wirklich tatsächlich wirklich nur einen Schluckbecher Wodka. Wer möchte den letzten Schluckbecher Wodka? Ich nehme ihn. Aber das wissen wir doch sowieso.